Ich kam mit nix aus einem Stift, einem Blatt Papier, einem paar Ideen zur rechten Zeit. Vom Tag des Interviews, da lag alles für mich bereit. Ich nahm, was ich brauchte, tauschte Schlechtes gegen Gutes ein, setzte mich für mein Blut und unsere Tugend ein. Das Second Pack wollte mich brechen, sie haben sicher gut gemeint. Ich steckte sie alle gemeinsam in den nächsten Zug nach Wald. Wasch mich mit der Seife ab, genieß den Lappenschirm, denn neben meiner 20 Kilo Hantel das Apartment ziert. Sie haben keine Angst vor mir. Schreien sie herum, doch wenn ich vor ihnen stehe, werden sie plötzlich leise und stumm. Als seien die Stimmbänder durchgerissen. Nix Männer, kleine Jungs, damit hab ich zu tun auf. Gibt das zur Straße, Riesenblamage, doch ich hab gar nichts großartig anderes erwartet. Taten und Worte, nur beides zusammen kann die Sache nach vorne tragen. Die Faust geht bis an die Nase und die Nase teilt sich in vier Teile. Die Faust geht an den Kopf, so wie der Beat bis in das Gehirn rein. Die Faust geht zum Kopf, wie der Beat ins Gehirn. Gütersloh, Bielefeld, Teamwork for real. Die Jungs aus Westfalen, Max Damage und Bock. Rechts rappt der extra Klasse, ihr seid geschockt. Und die Faust geht zum Kopf, wie der Beat ins Gehirn. Und ich lasse meinen Namen in den Reichstag gravieren. Ich trag den Hass in meinem Herzen wie das Steinerhemd. Und ich rappe für mein Land, bis mich jeder kennt. Es kommt wie Blei aus meinem Mund und ich spucke es aus. Es fühlt sich an, als hätte man einfach seine Seele verkauft. Ich schau dem Regen dabei zu, wie er den Asphalt berührt. Und dem letzten deutschen Held, wie er die Hoffnung verliert. Wie er aufgibt und geht, weil sich das Leben nicht lohnt. Weil kein einziger Deutscher in seinem Viertel noch wohnt. Sie alle sind weg, er ist der Letzte hier. Und er verdrängt seine Sorgen mit Whisky und Bier. Dieser Teufelskreis, Mann, er zerfickt dein Leben. Und du zahlst den Preis, als wärst du frisch geschieden. Es ist ein Scherbenhaufen, der dir noch übrig bleibt. Und du wartest auf die passende Gelegenheit. Ich fühl mich wie erschlagen, weil ich ackern muss. Ich programmiere diese Drums, bis der Beat dich bumst. Der Kaffee hält mich wach, damit ich rappen kann. Und dann zünd ich mit Wörtern eure Fahne an. Und die Faust geht zum Kopf, wie der Beat ins Gehirn. Und ich lasse meinen Namen in den Reichstag gravieren. Ich trag den Hass in meinem Herzen wie das Steinerhemd. Und ich rappe für mein Land, bis mich jeder kennt. Und die Faust geht zum Kopf, wie der Beat ins Gehirn. Gütersloh, Bielefeld, Teamwork for real. Die Jungs aus Westfalen, Max Damage und Bock. Rechts rappt der extra Klasse, ihr seid geschockt. Und die Faust geht zum Kopf, wie der Beat ins Gehirn. Und ich lasse meinen Namen in den Reichstag gravieren. Ich trag den Hass in meinem Herzen wie das Steinerhemd. Und ich rappe für mein Land, bis mich jeder kennt.